Am 17. Januar erschien auf der Internet-Homepage der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und der polnischen Internet-Homepage die Demokratische Volksrepublik Korea das unvergängliche Klassikwerk von Genossen Kim Jong-un, Kämpfen wir tatkräftig unter dem hocherhobenen Sun-Gun-Banner bis zum endgültigen Sieg.